Jetzt erzählen Sie mal etwas über Ihren Autounfall, den Sie hatten, wo Sie dann vom Arzt eine geheimnisvolle Spritze bekommen haben. Ja, das war am 17.03.2001. Der Unfall war passiert circa 4.10 Uhr. Das weiß ich auch genau, weil ich da noch auf die Uhr geguckt habe. Da befand ich mich in der Höhe des Bahnhofs in Bad Endorf, das ist in der Nähe von Rosenheim. Und zwar war es da 4.05 Uhr, wo ich da auf Uhr geschaut habe. Und also früh morgens. 4.10 Uhr ist dann dieser Unfall passiert. Und ich war also total verwirrt und mein Auto hat gequalmt innen drinne. Ich habe da Panik gekriegt, habe auch ständig Kaugummi gekaut und so weiter und bin dann ausgestiegen und auf der anderen Straßenseite standen drei Personen auf der linken Fahrbahn, mitten auf der Fahrbahn und nicht irgendwie an der Seite, sondern mitten auf der Fahrbahn. Und das war eine Senke, da ging es also die Straße bergunter. Und dann habe ich denen noch gesagt, dass die an die Seite gehen sollen, weil das ist gefährlich, wenn die da so stehen. Die standen da also wie festgenagelt. Und dann habe ich gesagt, warum habt ihr denn die Unfallstelle nicht abgesichert? Und da hieß es dann, der Unfall ist gerade erst passiert. So. Und da hatte ich also den Abend davor so ein kleines Pilz getrunken und ein Mineralwasser, einen halben Liter Mineralwasser. Und dann nochmal so ein Neger und dann nochmal einen halben Liter Mineralwasser. Und das war aber 5 Stunden her. Und deswegen habe ich mir also gedacht, nee, da kann ja nichts passieren. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie groß was getrunken oder so, dass da irgendwas wäre. Habe ich jedenfalls gedacht, aber bei diesem Unfall hatte ich ja total die Panik, weil, wie gesagt, innen drin, also das qualmt hat wie doll und verrückt, also richtig weißer Qualm. Und dann tat mein Kinn weh. Ich bin dann in Schleudern vorher noch gekommen. Da hat es irgendwie so einen kleinen Knall gegeben und ich wusste nicht, was das war, weil ich nach links geguckt hatte. Und da war ein Auto gestanden, also ein weißer Lieferwagen oder ein grauer Lieferwagen, weiß ich nicht, war ja stockdunkel. Kann ja auch eben halt grau oder weiß gewesen sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Lieferwagen und der hatte die Warnblinkanlage an. Und da habe ich dann natürlich hingeguckt, was da los ist. Und da habe auch nur ganz wenig Geschwindigkeit drauf gehabt, weil ich ja vorher schon abgebremst habe. Und als ich dann wieder nach vorne geguckt habe, da gab es so einen kleinen Knall und dann bin ich so ein bisschen ins Schleudern geraten, habe dann versucht gegenzulenken, habe also die Bremse losgelassen. Ja, und wie dann eben mal dieser Unfall passiert war, dann hieß es eben halt, da wäre noch einer verletzt gewesen, weil vorher ja der Unfall passiert wäre, der erste. Da bin ich dahin und der hat dann dauernd verwirrtes Zeug gesprochen und den habe ich dann beruhigt und habe dann praktisch festgestellt, dass der unter Schockeinwirkung stand und habe den also immer wach gehalten, dass der nicht einschläft oder sonst irgendwas, weil rausholen konnte ich den nicht, weil die Tür geklemmt hat. Also ich kriegte die Tür nicht auf. Der hat auf der Fahrer-Nebenseite gesessen, auf der Beifahrerseite. Ja, und irgendwann kam dann die Polizei und ich sollte dann mit zur Wache. Und dann haben die zu mir gesagt, es waren also 2 Polizeibeamte und eine Frau, die da auf der Wache waren in Rosenheim. Wie ist der Unfall denn passiert? Und dann habe ich das eben halt auch erklärt, dass ich da eben halt auf der linken Seite eine Warnblinkanlage gesehen habe vom Auto, habe das aber nicht mit dem Unfall in Verbindung gebracht, weil das viel zu weit weg war. Das war nämlich fast also nach meiner Schätzung Kilometer weit weg. Und ich habe gesagt, und dann, als ich dann wieder nach vorne geguckt habe, da habe ich dann eben halt so einen kleinen Stoß gemerkt und habe dann eben halt versucht, gegenzulenken. So, dann haben die mir gesagt, ich müsste also eine Blutprobe machen, also eine BAK, weil die anderen Unfallbeteiligten gesagt hätten, ich hätte nach Alkohol gerochen und ich wäre total verwirrt gewesen. Da habe ich noch so bei mir gedacht, die spinnen vielleicht irgendwie oder was, weil ich war nämlich total klar im Kopf und habe da auch diese erste Hilfe geleistet. Und dann habe ich gesehen, wie also der Arzt, als der dann kam, der hat im Hintergrund eine Spritze aufgezogen und hat noch die Spritze in die Höhe gehalten, um die Luft rauszulassen. Das heißt also, der hat so ein bisschen rausgedrückt, ne? Dass eben halt die Luft rausgeht. Dann kam also auch so ein kleiner, feiner Strahl raus. Und diese Flüssigkeit war kristallklar. Also die war ganz klar. Die war nicht trüb oder sonst irgendwas, sondern die war ganz klar. Und dann habe ich den Arzt gefragt, wieso er mir vorher eine Spritze verpasst, wenn er mir doch Blut abnehmen muss. Ich habe den Arzt angesprochen, wieso er mir eine Spritze gibt, wenn er mir doch eben halt das Blut abnehmen möchte. Und da meinte er, das wäre zur Blutgerinnung. Ja. Und dann habe ich eben halt gedacht, so ein Blödsinn habe ich noch nie gehört, habe das aber für mich behalten, habe das nicht ausgesprochen. Und als er mir dann das Blut rausgezogen hat, auf der linken Armvene, also auf der Armbeuge, da war das Blut hellrot, was ich auch komisch fand. Also das war mir nicht ganz geheuer. Ne? Ja, und dann habe ich eben halt versucht, meine Freundin anzurufen, dass die mich von der Polizei abholt. Die habe ich dann aber leider nicht erwischen können. Und dann bin ich irgendwie, glaube ich, auch mit dem Taxi nach Hause gefahren. Also die Polizei hat mir ein Taxi gerufen. Die haben aber auch noch eben halt mir den Führerschein gleich wiedergegeben. Ne? Was geschah am nächsten Tag? Ich habe mir den Führerschein habe ich gleich am selben Tag noch zurückbekommen. Die haben eben halt nur meine Personalien aufgenommen, haben auch nur ganz kurz eben halt mich da vernommen, wie ich also aus der Sicht das sehe, wegen dem Unfall, und hab das dann auch so gesagt, wie das war. Ja. Und was geschah am nächsten Tag? Ich war erstmal ganz benommen. Ich konnte erstmal gar nicht schlafen. Mir tat alles weh, also die Brust tat mir weh, das Kinn tat mir weh, das rechte Knie tat mir weh. Und dann habe ich aber eigentlich gedacht, nee, ich muss dann gleich zur Arbeit, ne? Und bin dann eben halt auch arbeiten gegangen, um das irgendwie zu verarbeiten, damit ich abgelenkt werde. Und ich habe gleich zwei Tage später sind mir dann unten im Unterkiefer ein paar Zähne ausgefallen. Wie viele? Einfach so. Aus heiterem Himmel. Wie viele? Zwei bis drei. Ich bin dann eben halt zum Arzt gefahren und da war das eben halt sichtbar, dass ich da so ein paar Prellungen hatte. Und zwar von dem Gurt wahrscheinlich, ne? Weil beim ersten Aufprall ist ja der Airbag nicht aufgegangen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch mit dem Kinn aufgeschlagen auf dem Lenkrad. Ich weiß es aber nicht genau. Ich hatte so ein Blackout für eine kurze Zeit. Mhm. Das weiß ich. Da lief dann so ein innerer Film ab, so ganz komisch. Ich weiß nicht, also wie so ein Traum. War ganz merkwürdig. Auf jeden Fall habe ich dann Gesundheitsprobleme gekriegt. Kopfschmerzen. Mir sind die Knie eingesackt. Ich hatte Haarausfall. Ich hatte Sehstörungen. Und die Sehstörungen, Kopfschmerzen, das war zum Schluss. Und die Kopfschmerzen haben ewig lange angehalten. Mir ging sau schlecht. Also als allererstes war Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Das war das Erste, was ich hatte. Was ich mir überhaupt nicht erklären konnte, was jetzt los ist. Ne? Das war das Erste. Und das mit den Knien, dass ich immer wieder eingeknickt bin, das kam dann danach. Also diese Gesundheitsbeschwerden konnte sich niemand erklären. Ich habe dann Blutproben machen lassen, also Blutüberprüfung. Da waren die Werte entweder zu hoch oder zu niedrig. Dann habe ich mir diese Blutwerte geschnappt vom Arzt, also als das vom Labor kam, das Ergebnis. Und dann habe ich ein Krankenhaus angerufen in Rosenheim, ein Dr. Schwarz. Und dem habe ich das vorgelesen und habe dem auch die Symptome gesagt, dass ich also Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle hatte und so weiter. Und da hat der gleich auf Vergiftungserscheinung getippt. Also wie gesagt, ich habe das nicht rausgekriegt. Mein Rechtsanwalt, den ich damals hatte, hat mir die Akteneinsicht verweigert. Ich hatte mehrere Zeugen, weil ich dann nach anderthalb Monaten erst plötzlich den Führerscheinentzug hatte. Aus heiterem Himmel. Mhm. Ich sollte den Führerschein abgeben. Warum? Das war Ende April 2001. Ende April 2001. Ja, warum? Ich hätte einen Unfall gemacht und hätte andere geschädigt. Ich hätte andere in Gefahr gebracht, hieß es da. Da war ich natürlich total von den Socken, weil ich konnte mir das nicht erklären, warum und wieso und weshalb. Das Allerschlimmste war aber, dass mir der Rechtsanwalt, ein Rechtsanwalt Kalaitzis aus Bernau, der hat mir die Akteneinsicht verweigert. Warum? Das geht mich nichts an, hat er mir gesagt. Das geht mich nichts an. Welche Akte war das? Das war die Akte von diesem Unfall. Ihre eigene Akte? Ja. Wie kam es denn später dazu, dass an Ihrem Auto etwas manipuliert wurde? Sie hatten noch irgendwo nachgeforscht. Ja, genau. Es waren mehrere Rechtsanwälte an diesem Fall beteiligt. Die haben alle missgebaut. Alle durch die Bank. Ein Baumgärtel, auch aus Bernau, gleiche Kanzlei. Dann hatte ich einen Herrn Uphoff zum Schluss. Und der hat zu mir gesagt, die soll die falschen Zeugen nicht anzeigen, weil es inzwischen auch rauskam, dass ich eben halt unschuldig war. Es gab nämlich noch eine zweite Gerichtsverhandlung. Ich bin jetzt auch so ein bisschen aufgeregt, wenn ich daran denke, was da für eine Sauerei passiert ist. Und auf jeden Fall habe ich die Akteneinsicht dann vom Gericht direkt persönlich beantragt. Das war im September 2006. Und dann habe ich die Akteneinsicht bekommen und kurz danach habe ich dann festgestellt, das muss so circa Mitte September gewesen sein, Mitte September 2006, da habe ich festgestellt, dass mein Auto so komisch bremst. Und dann bin ich da mit zur Werkstatt hin und ich habe das Auto überprüfen lassen, weil ich eh mit dem TÜV dran war. Und dann hat mir der Kfz-Meister Kellerer, hieß der, der hat mir gesagt, dass bei mir irgendjemand die Bremsen falsch eingebaut hat. Und es kann auch nicht sein, dass das jemand aus Versehen gemacht hat, weil es normalerweise gar nicht geht, dass einer das aus Versehen macht. Der hat mir das genau erklärt mit den Bremsscheiben und der hat gesagt, das hat jemand mit Absicht gemacht. Und dann habe ich mich natürlich auch nicht mehr getraut, mich da eben mal zu wehren, wegen der Unfallgeschichte. Waren noch andere Sachen? Ich hatte lauter Terroranrufe, unbekannte Nummer. Die hatte ich öfter. Ja, was war denn da? Niemand am Telefon? Nee, es war nie einer am Telefon. Hat immer aufgelegt. Also sobald ich abgenommen habe, den Hörer wurde aufgelegt. Waren am Auto noch andere Sachen? Nee, außer diese manipulierten Bremsen habe ich da nichts mehr gemerkt. Was hätte denn passieren können? Also, der Kfz-Meister Kellerer hat zu mir wortwörtlich gesagt, ich hätte einen Unfall haben können. Das hätte ins Auge gehen können. Und dann habe ich die Polizei in Brandenburg benachrichtigt. Die haben gelacht. Und daraufhin war der Herr Kellerer ein bisschen komisch am Telefon. Also ich gehe davon aus, dass der eingeschüchtert wurde. Ich gehe davon aus, da wette ich für. Und jetzt beschreiben Sie mal die Situation mit der Polizei, warum die gelacht hat. Sie kamen da herein? Nee, ich habe da angerufen. Ja, und dann? Das war im Oktober. Ja, was haben Sie am Telefon gesagt? Mein Name ist Bost. Und dann? Ja, genau. Ich habe da übers Handy angerufen. Ja, was haben Sie gesagt? Erklären Sie mal. Dann haben die gesagt, ja, ich sollte mal vorbeikommen und ich könnte da ja meine Anzeige machen, aber da habe ich sowieso keine Chance. Und dann wollte ich auflegen und war der Meinung, ich hätte aufgelegt. In Wirklichkeit ging das Gespräch aber weiter und dann habe ich da mitgehört. Da habe ich dann gehört, wie die beiden sich untereinander unterhalten haben. Und haben sich auch noch lustig gemacht über eine Frau, über eine andere Frau, die zu dem Zeitpunkt irgendwie verschwunden war. die man dann auch später tot aufgefunden hat. Darüber haben sie sich lustig gemacht und über meine Sache haben die sich auch lustig gemacht. Ich kann aber den genauen Wortlaut nicht mehr wiedergeben. Kann es so sein, dass die Polizisten den Hörer nicht richtig eingehängt hatten? Richtig. Sowas hatte ich auch mal. Und ich nämlich auch. Das war ein reiner Zufall, dass ich das mitgehört habe. Ich habe mir das auch irgendwo aufgeschrieben, zumindest wie ein Polizeibeamter hieß. Denn es kam ja eine ganze Serie von Ungerechtigkeiten, von Mietsachen, die ich mir nicht erklären konnte. Ich wurde jedes Mal über den Tisch gezogen. Ich habe mich auch gewehrt. Ich habe, das ging 1997, 1998 ging das los. Das war eine Vorgeschichte. Und zwar wurden in Kiefersfelden Kinder fotografiert von Unbekannten. Ja, wo? Da haben die Eltern, genau, da habe ich... Wo wurden die fotografiert? In Kiefersfelden. Ja, wo dort? 1998 auf dem Weg zur Schule. Auf dem Schulweg. Ja, richtig, das muss man doch wissen. Auf dem Schulweg. Und da gab es in dieser Richtung, in dieser Gegend, gab es zu der damaligen Zeit auch noch andere Fälle. Die kamen auch in der Zeitung, nur der Fall von Kiefersfelden nicht. Und da haben sich ganz viele Eltern drüber aufgeregt. Ich auch. Da wurden von den Eltern Flugblätter verteilt. Und da war ich noch im Verein gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Das war ein Verein, der Sitz war in Dirshahn. Wir haben auch in Oldenburg demonstriert gegen den Mörder der Kim Kerkhoff. Das war im Oktober 97, muss das gewesen sein, 97, 98, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam das auch in den Medien durch. Und diese Eltern, die sich darüber empört haben, dass der Schulleiter Werner Leipold aus Kiefersfelden sich mit der Polizei in Verbindung gesetzt hat, mit der Polizei in Kiefersfelden und Rosenheim oder beides, jedenfalls wurde mir das so erzählt, von den anderen Eltern, die das rausgekriegt haben. Und der hat eine Absprache zwischen ihm und dem Polizeibeamten gemacht, dass dieser Fall mit den Kinderfotografieren nicht an die Öffentlichkeit kommen soll. Und darüber waren natürlich die Eltern sehr empört. Es gab Flugblätter, es gab Rundschreiben. Und das habe ich dann gesammelt und habe mich dann mit einigen Eltern in Kontakt gebracht. Dann haben wir eine Art Dienstaufsichtsbeschwerde nach Fürstenfeldbruck geschickt, weil ich habe ein bisschen rumtelefoniert, wer dafür zuständig ist, weil es kann nicht sein, dass da eine Absprache gültig wird. Damit schützt man ja eher die potenziellen Täter als die Opfer. Das durfte nicht sein. Jedenfalls habe ich das circa im Mai 98 nach Fürstenfeldbruck hingeschickt. Und dann habe ich später erfahren, dass einige Polizeibeamte versetzt worden sind, strafversetzt. Und die hätten mich auf den Kieker gehabt. Es kann natürlich sehr gut möglich sein, dass mit diesem Oxycyanid, womit ich da vergiftet worden bin, was ich sehr viel später rausbekommen habe, nämlich durch die Akteneinsicht im September 2006, das kann sehr gut möglich sein, dass es aus dieser Richtung kommt. Genau, weiß ich jetzt nicht. Was sind denn bis heute für gesundheitliche Schädigungen zurückgeblieben? Ich habe immer noch so ein bisschen Beschwerden von den Knochen her. Besonders in den Knien und in den Fingergelenken. Etwas, was nicht vom Unfall herkommt? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Waren es denn bloß 2 bis 3 Zähne? Die Zähne sind auch nacheinander immer aufgefallen. Ich bin sogar von einem Zahnarzt erpresst worden. Ich soll da nichts machen. Das war die frühere Kanzlei Dr. Brummeisel. Brummeisel mit 2 M. Der ist wohl inzwischen verstorben. Ja. Und das war ein Zahnarzt wie heißt der? Was hat der genau gesagt? Das war ein Zahnarzt in Brandenburg. Was hat der genau gesagt? Und der hat erstmal nichts gesagt, weil ich da ja damals noch nichts wusste. Mir wurde nur dauernd schlecht. Ich musste dann die Termine eben halt verschieben. Weil ich ja eben halt durch die Zahnbehandlung da, ich war ja in der Zahnbehandlung wegen diesem Unfall. Und ich musste öfter die Termine abblasen, weil es mir so schlecht war, dass ich überhaupt nicht hinkonnte. Also Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Dann kam ein neuer Zahnarzt in diese Praxis. Der hieß Oberländer. Der Name sagt mir natürlich auch was, weil es gibt da einen angeblichen Nazi, der auch Oberländer heißt. Und der hat sich ganz merkwürdig verhalten, als ich meine Patientenunterlagen haben wollte. Und da hat der mir noch gedroht, ich soll nichts machen, weil seine Frau wäre Staatsanwältin. Eine Frau Oberländer. Die wäre Staatsanwältin. Und die würden das auch verhindern, dass ich mich wehre. Das hat also mir wortwörtlich gesagt. Nochmal, der Zahnarzt, der ganz... Der Zahnarzt, Herr Ober... Ja, Moment, der Zahnarzt, der ganz neu für Sie da plötzlich auf dem Stuhl saß. Ja, der genau, Ihnen, der also Ihnen helfen, diese, der Ihnen helfen sollte. Der hatte diese Kanzlei, der hatte diese Praxis übernommen von dem Brummeisel. Der hat Ihnen ins Gesicht was genau gesagt? Der hat zu mir gesagt, ich soll es nicht wagen, mich zu wehren, weil ich habe dem das direkt auf den Kopf zugesagt, dass ich mit Quecksilber vergiftet wurde. Ja. Weil ich da ja inzwischen ja schon die Akteneinsicht hatte. Ja. Genau. Und aufgrund dessen, ich hatte das zwar geahnt, weil ich kannte auch ein paar Polizeibeamte. Nochmal genau, was hat er wörtlich gesagt? Der hat wortwörtlich gesagt, ich solle es nicht wagen, mich wegen der Oxycyanid-Sache zur Wehr zu setzen, weil seine Frau ist Staatsanwältin und die würden das verhindern und ich würde großen Ärger kriegen. Wortwörtlich kann ich es nicht mehr wiedergeben, aber so in dieser Richtung. Es war eine ganz konkrete Drohung, eine ganz konkrete. Das ist hundertprozentig, dass der mich also einschüchtern wollte. Und da habe ich natürlich gedacht, die Sache ist obervoll bis oben hin. Anderer Arzt, ein Internist, wo ich also den ersten Verdacht hatte, wegen dem Oxycyanid. Oxycyanid. Cyanid sagt schon der Name. Das ist Blausäure. Salze der Blausäure. Cyanid. Oxycyanid. Und so stand das auch eben halt auf der Akte drauf. Und das ist Quecksilber 2. Und Quecksilber 2 ist eins der gefährlichsten Gifte überhaupt, die es gibt. Ich habe dann weiter recherchiert und ich habe festgestellt, dass das überhaupt verboten war. Und ich habe weiter recherchiert, dass es Desinfektionsmittel gibt, die mit Quecksilber und Alkohol gemischt werden. Und da hat es natürlich bei mir geklickert, weil ich angeblich einen Alkoholspiegel gehabt haben soll von 0,56 Promille, was ich mir absolut nicht vorstellen konnte. Von einem kleinen Bier. Ich sage das jetzt nochmal, wie das genau war. Um 11:30 habe ich ein kleines Pilz getrunken, ein Königpilz. Um 11:30. Um 12 Uhr habe ich Mineralwasser getrunken, 0,5 Liter, weil das in diesem Tanzlokal, wo wir waren, so schweineheiß war, an dem Tag, wo der Unfall war, an dem Vorabend, das war ja der 16.03.2001, da war es schweineheiß in dem Laden. Und dann habe ich einen Neger getrunken, das ist ein Gemisch aus Cola und Altbier. Und dann habe ich wieder 0,5 Liter Mineralwasser getrunken. Und dann habe ich das mehreren gesagt. Da haben mir auch einige Rechtsanwälte gesagt, das kann hinten und vorne nicht stimmen. Die haben sich aber nicht getraut, was dagegen zu tun. Die haben nur meine Rechtsschutzversicherung abgekehrt. Wie viele Rechtsanwälte hatten Sie insgesamt? Oh, das kann ich jetzt gar nicht mehr zählen. Ja, ungefähr. Also 5 waren es bestimmt. In der gleichen Sache? Ja, in der gleichen Sache. Mit welchem oder mit wie vielen waren Sie zufrieden? Mit gar keinem. Mit gar keinem? Nein. Wie viele Zähne haben Sie heute noch im Mund? Ich habe vielleicht noch 7 Stück, mehr nicht. Höchstens. Nachdem der Arzt Ihnen die Spritze gab? Ja. Richtig? Alle nacheinander weg, die Zähne, ja, richtig. Oben auch? Oben auch. Das heißt, dass es mit dem Aufprall auf das Lenkrad gar nicht im Zusammenhang stehen kann? Nee, das glaube ich auch gar nicht. Man hat also bei Ihnen einen Test mit einem der gefährlichsten Gifte, die es gibt, gemacht? Ja, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Und Sie klagen noch weiter dagegen? Dass ich da als Versuchskaninchen herhalten sollte, so sehe ich das auch, weil ich habe da auch Haarausfall und alles gehabt. Und wenn mir dann so ein Dummbachs erzählt von Arzt, ich sage wirklich Dummbachs Arzt, mir erzählt, das wären die Wechseljahre. Also das fasse ich mich am Kopf. Was hat denn das mit Wechseljahren zu tun? Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Sehstörung und das ganze Programm? Nee, niemals. Und dann habe ich im Internet recherchiert und habe mir das angeguckt und bin dann auf die Sache gestoßen mit der Chemikalienverbotsverordnung. Ja. Und die stammt von 1997. Da war das definitiv verboten, dieses Oxytiernit. Nämlich Quecksilber 2 im Wasser gelöst. Mhm. Aber durch die Drohung und das, was mir alles passiert ist, durch die Justiz, dass ich immer wieder in die Scheiße greife. Ich greife in die Scheiße. Ich sag das jetzt so, weil es so ist. Habe ich mich natürlich auch nicht getraut, was zu machen. Aber der Richter, komischerweise, der hat ein paar Mal zu mir damals gesagt, also wo die Revision war, ja, ich habe nichts gegen sie, ich habe nichts gegen sie. Und das hat er so oft wiederholt, dass ich das stutzig geworden bin. Weil wir haben ja eben halt auch versucht, in eine Revision zu gehen. Da bin ich erpresst worden, da sind noch nicht mal die Zeugen gehört worden. Weil dann wäre es ja rausgekommen, dass die Zeugen nicht die Wahrheit sagen. Dann wäre es ja rausgekommen, dass der Polizeibeamte Erl auch gelogen hat. Das wäre ja alles rausgekommen. Wollten die nicht. Die wollten nicht, dass das rauskommt. Ich bin von der Staatsanwältin erpresst worden bei der Revision. Das war im Mai 2002. Genötigt worden. Ich bin richtig von der bedroht worden. Wenn ich nicht die Klappe halte, werde ich weggesperrt. Wie hat sie das genau gesagt? So ein bisschen durch die Blume. Wann war das und wo? Das war in Traunstein. Das war in Traunstein, das muss der 17. Juni 2002 gewesen sein. Ich müsste mal in die Akten reingucken. Ich habe ja die Aktenzeichnung, ja. Das habe ich ja alles. Ja, wie war das? Hatten Sie angerufen? Erzählen Sie mal. Oder waren Sie dort? Nee, wir haben da, also der Herr Baumgärtel von der Kanzlei Kaleitzis, der mir auch keine Akten an sich gab, der hatte das angeleiert, dass wir da in die Revision gehen. So. Da sind auch Zeugen. Ja, wie kam es dazu, dass die Staatsanwältin worden? Sie genötigt hat? Das erzählen Sie mal. Ja. Ich habe da dann schon den ersten Hinweis gegeben auf dieses Quecksilber. Weil das rausgekommen ist vorher schon, dass es womöglicherweise Quecksilber war, mit dem ich behandelt wurde. Und da habe ich dann schon im Roche-Lexikon so ein bisschen nachgeguckt und ich habe auch ein bisschen medizinische Fachkenntnisse und deswegen weiß ich das auch, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und da habe ich das schon an das Gericht geschrieben, dass das giftig ist, das Zeug, mit was ich behandelt wurde, und zwar bevor die Revision war. Das heißt, von dem Rechtsanwalt habe ich ja gar keine Akteneinsicht bekommen, von dem Baumgärtel. Der war immer ziemlich hochnäsig auch. Und dass ich keine Akteneinsicht hatte, dafür habe ich Zeugen. Da waren mehrere Zeugen bei. Wie kam es dazu, dass die Staatsanwältin sie genötigt hat? Ich habe vorher einen Fax hingeschickt. Mit dem Hinweis, dass ich da praktisch wohl vergiftet wurde. Mit dem Oxycyanid und dass das giftig ist. Ja. Und das führe ich darauf zurück, dass die mich erpresst hat. Die erste Verhandlung war am 31.10.2001. Nachmittags. Die zweite Verhandlung war eben halt die Berufung und die war im Mai, Juni 2002. Hat die Staatsanwältin das in der Verhandlung gesagt? Die hat das in der Verhandlung gesagt, ich soll die Berufung zurücknehmen, weil wir können auch anders. Und da war noch eine Chefin bei, die angeblich von der Psychiatrie war, von einer Einrichtung in... Ich weiß nicht, wie die heißen da. Da gibt es eine Einrichtung Richtung Wasserburg da. Ja. Gabersee, genau. So, und da meinte die eben mal, wenn man zu viel Kaugummi kaut, erhöht das einen Alkoholspiegel. Und so einen Blödsinn habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, wer hat denn Ihnen gedroht, dass Sie dann wohl weggeschlossen werden würden? Die Staatsanwältin. Ja, wie? Wiederholen Sie das mal. Ich kann das nicht genau mehr sagen, in welcher Form, aber auf jeden Fall hat sie gedroht. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass die andere Chefin gesagt hat, die wäre ja in der Psychiatrie tätig. So, und daraufhin hat die Staatsanwältin gesagt, wenn ich die Berufung nicht zurücknehme, dann fällt die Strafe höher aus. Und wir können auch anders. So in der Richtung. Ja, jetzt muss ich noch ein anderes Telefonat führen, wahrscheinlich der gerade angerufen hat. Und dann das nächste Mal können wir sprechen über, da war noch ein anderes Thema. Ja. Da war doch, ich weiß es jetzt nicht mehr, mir fiel es eben ein. Bis zum nächsten Mal, dann tschüss. Tschüss.